Zu meinem 105. Geburtstag des Genossen Kim Il-sung richtete am 7. April der Landesführer der Arbeiterpartei Mexikos, Alberto Anaya Gutierrez, an Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der Koreanischen Volksarmee, ein Glückwunsch-Telegramm. Darin würdigte er Genossen Kim Il-sung, Gründer der Partei der Arbeit Koreas und der DEVRK, als großen Denker und Theoretiker, der die Zhuzhi-Ideologie begründete und sie zur Leitidee des souveränen Zeitalters für den Aufbau der neuen Gesellschaft entwickelte und bereicherte. Er wünschte Genossen Kim Jong-un von ganzem Herzen einen größeren Erfolg bei seiner edlen Arbeit für die Führung der Partei der Arbeit Koreas und der DEVRK zum Sieg.